Erster, dies ist ein Psalm von David. Er soll an etwas erinnern. Zweiter, Jahwe, strafe mich nicht in deinem Zorn. Bestrafe mich nicht in deinem Ärger. Dritter, denn du hast mich getroffen. Deine Hand war auf mir. Vierter, mein Körper ist krank wegen deines Zorns. Meine Knochen sind nicht gesund wegen meiner Sünde. Fünfter, meine Schuld ist sehr groß. Sie ist wie eine schwere Last. Sie ist zu schwer für mich. Sechster, meine Wunden riechen schlecht und eitern. Das kommt von meiner Dummheit. Siebter, ich bin sehr gebeugt und krumm. Ich gehe immer traurig umher. Achter, meine Hüften brennen. Mein Körper ist nicht gesund. Neunter, ich bin sehr schwach und müde. Ich stöhne sehr laut. Zehnter, Herr, du kennst alle meine Wünsche. Mein Seufzen ist dir nicht versteckt. Elfter, mein Herz schlägt schnell. Ich habe keine Kraft mehr. Meine Augen sehen nicht gut. Zwölfter, meine Freunde gehen weg, wenn ich leide. Die Menschen, die mir nahe waren, bleiben weit weg. Dreizehnte, Leute wollen mich töten und stellen Fallen. Andere suchen mein Unglück. Sie planen Böses und denken immer an Betrug. Vierzehnter, ich höre nicht, wie ein Tauber. Ich bin wie ein Stummer, der nicht spricht. Fünfzehnter, ich wurde wie jemand, der nicht hört. Ich sage nichts dazu. Sechzehnter, ich habe auf dich gewartet, Jahwe. Du wirst mich hören, Herr, mein Gott. Siebzehnter, ich sage, sie sollen sich nicht über mich freuen. Als ich schwach wurde, waren sie gegen mich. Achtzehnter, ich fühle mich schwach und kann fallen. Mein Schmerz geht nie weg. Neunzehnter, ich muss meine Schuld zugeben. Ich bin traurig wegen meiner Sünde. Zwanzigster, viele Leute bekämpfen mich ohne Grund. Viele hassen mich ohne Grund. Einundzwanzigster, sie tun mir Böses, obwohl ich Gutes tue. Sie kämpfen gegen mich, weil ich Gutes will. Zweiundzwanzigster, verlass mich nicht, Jahwe. Mein Gott, sei nicht weit weg von mir. Dreiundzwanzigster, komm schnell und hilf mir, Herr, mein Retter.